Dies ist der Inhalt des Briefs, den der Prophet Jeremia von Jerusalem aus an die Vornehmsten der Gefangenen und an die Priester und an die Propheten und an das gesamte Volk, die Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte, absandte. Nachdem der König Jechonja nebst der Herrin und den Kämmerern, den obersten Beamten Judas und Jerusalems und den Schmieden und den Schlossern Jerusalem verlassen hatte, und zwar durch Vermittlung Eliasas, des Sohnes Safans, und Gemajas, des Sohnes Hilkias, die Zedekia, der König von Juda, an Nebukadnezar, den König von Babel, nach Babel schickte, so spricht Jahwe der Herrscher, der Gott Israels, zu allen den Gefangenen, die ich aus Jerusalem nach Babel weggeführt habe, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und genießt ihre Früchte. Nehmt Weiber und zeugt Söhne und Töchter, und nehmt für eure Söhne Weiber und verheiratet eure Töchter, dass sie Söhne und Töchter gebären, und ihr euch dort mehret und nicht weniger werdet. Kümmert euch um die Wohlfahrt der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zu Jahwe, denn ihre Wohlfahrt ist eure eigene Wohlfahrt. Denn so spricht Jahwe der Herrscharen, der Gott Israels, lasst euch nicht betören von euren Propheten, die unter euch sind, und von euren Wahrsagern, noch schenkt euren Träumen, die ihr träumt, Glauben. Denn sie weissagen euch trügerisch in meinem Namen, ich habe sie nicht gesandt. Ist der Spruch Jahwes. Denn so spricht Jahwe, erst wenn volle 70 Jahre für Babel dahingegangen sind, werde ich euch heimsuchen und meine freundliche Zusage, euch an diesen Ort zurückzuführen, an euch verwirklichen. Denn ich bin mir wohl bewusst der Gedanken, die ich gegen euch hege, ist der Spruch Jahwes, Gedanken zum Heil und nicht zum Unheil, euch eine hoffnungsreiche Zukunft zu gewähren. Dann werdet ihr mich anrufen und hingehen und zu mir beten, und ich werde euch erhören, und ihr werdet mich suchen und finden. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich von euch finden lassen, ist der Spruch Jahwes, und will euer Geschick wenden und euch aus allen Völkern und aus allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, sammeln, ist der Spruch Jahwes, und euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Wenn ihr indes sagt, Jahwe hat uns auch zu Babel Propheten erweckt. Denn so spricht Jahwe in Betreff des Königs, der auf Davids Throne sitzt, und in Betreff des gesamten Volks, das in dieser Stadt wohnt, eurer Brüder, die nicht mit euch in die Gefangenschaft gezogen sind, so spricht Jahwe der Herrscher, fürwahr, ich will wieder sie das Schwert, den Hunger und die Pest loslassen und sie sauren Feigen gleich machen, die so schlecht sind, dass man sie nicht genießen kann, und will mit dem Schwerte, mit dem Hunger und mit der Pest hinter ihnen dreinjagen und sie zu einem Schreckbilde für alle Königreiche der Erde machen, zu einem Gegenstande des Fluchs und des Entsetzens und des Gezisches und der Beschimpfung unter allen den Völkern, unter die ich sie verstoßen habe, dafür, dass sie nicht auf meine Worte gehört haben, ist der Spruch Jahwes, womit ich meine Knechte, die Propheten, unermüdlich immer wieder zu ihnen gesandt habe, ohne dass ihr hörtet, ist der Spruch Jahwes. Ihr aber, vernehmt das Wort Jahwes, ihr Gefangenen all, die ich von Jerusalem nach Babel fortgeschickt habe, so spricht Jahwe der Herrscher, der Gott Israels, in Betreff Ahabs, des Sohnes Kolajas, und in Betreff Zedekias, des Sohnes Maseias, die euch in meinem Namen Lügen weissagen. Fürwahr, ich will sie in die Gewalt Nebukadrezars, des Königs von Babel, überliefern, dass er sie vor euren Augen hinrichten lasse. Sie aber werden für sämtliche Gefangene Judas in Babel Anlass zu einem Fluchworte geben, des Inhalts, Jahwe mache dich Zedekia und Ahab gleich, die der König von Babel im Feuer geröstet hat. Weil sie Ruchlosigkeit in Israel verübt und mit den Weibern ihrer Freunde Ehebruch getrieben und in meinem Namen Worte geredet haben, die ich ihnen nicht geboten hatte, ja, ich selbst bin des kundig und Zeuge. Ist der Spruch Jahwes. Zu Semaja aus Nein-Alam aber sprich also, so spricht Jahwe der Herrscharen, der Gott Israels, weil du in deinem eigenen Namen einen Brief an das ganze Volk in Jerusalem und an den Priester Zephania, den Sohn Maseias, und an sämtliche Priester gesandt hast, des Inhalts, Jahwe hat dich anstelle des Priesters Jojada zum Priester gesetzt, damit du im Tempel Jahwes auf jeden Verrückten und vom Prophetentaumel ergriffenen wohl Acht habest und solche in den Block und das Halseisen legest. Warum bist du denn da nicht gegen Jeremia aus Anatot eingeschritten, der bei euch vom Prophetentaumel ergriffen ist? Hätte er sonst wohl eine Botschaft an uns nach Babel geschickt, des Inhalts, es währt noch lange. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und genießt ihre Früchte. Der Priester Zephania aber las diesen Brief dem Propheten Jeremia persönlich vor. Da erging das Wort Jahwes an Jeremia, also lautend, lass sämtlichen Gefangenen die Botschaft zugehen, so spricht Jahwe in Betreff Semajas aus Nein-Alarm, weil euch Semaja geweissagt hat, ohne dass ich ihn gesandt habe, und euch verleitet hat, euch auf Lügen zu verlassen. Darum spricht Jahwe also, fürwahr, ich will das an Semaja aus Nein-Alarm und seinen Nachkommen ahnden. Er soll keinen Nachkommen haben, der inmitten dieses Volks wohnen bliebe, noch soll er das Gute erleben, das ich meinem Volke bereiten werde, ist der Spruch Jahwes, denn er hat Auflehnung wider Jahwe gepredigt.